Es ist 10.40 Uhr. Der Schulfunk im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks. Zuerst wie gewohnt ein Blick auf unsere Sendefolge. Wir beginnen mit Erdkunde. In der Sendung über Schaden und Nutzen der Wasserhyazinthe geht es um ein Entwicklungsprojekt in Indonesien. Um 11.05 Uhr folgt der Aufsatzfunk mit einer Geschichte zum Weiterschreiben. Planmäßige Ankunft 18.39 Uhr. 11.25 Uhr wenden wir uns in der Reihe Verkehrserziehung an Schüler vom 5. Schuljahr an. In der Sendung »Das habe ich ganz genau gesehen« beschäftigen wir uns mit Aussagen von Unfallzeugen. Und zum Schluss um 11.35 Uhr dann noch die Englischsendung »At the Post Office« aus der Reihe »Speak Out«. Zwischen den Sendungen bringen wir heute französische Chansons mit Michel Sardou. Soweit der Überblick. Dass eine kleine, wenn auch noch so schöne Pflanze wie die Wasserhyazinthe sehr viel wirtschaftlichen Schaden anrichten kann, zeigen wir in der folgenden Sendung der Reihe Erdkunde über ein Entwicklungsprojekt in Indonesien. Busbahnhof von Yogyakarta, Indonesien. Hunderte von Omnibussen fahren von hier aus jeden Tag ab in die nähere und weitere Umgebung. Ganz gleich, wohin man auf Java reisen will, einen Bus findet man immer. Und immer finden sich auch Leute, die mitwollen, nach Jakarta, nach Solo, nach Bandung, nach Bali. Mit Bus und Fähre eine lange und strapaziöse Reise. Wir wollten Richtung Semarang, so etwa in der Mitte von Java. Keine lange Fahrt, 3 oder 4 Stunden, aber was für Stunden. Hier in Indonesien, in diesem feuchten, heißen Land am Äquator, darf man nicht europäischen Komfort erwarten. So ein Omnibus wäre in Deutschland vielleicht für 40 Personen zugelassen. Hier befördert er anstandslos 100 oder 120 Leute. Platz ist immer noch, man muss halt ein bisschen zusammenrücken. Raum für meine langen Beine gibt es ohnehin nicht. Und ich bin heilfroh, dass es hier auf Java nicht so viele Schlaglöcher gibt wie auf den anderen, den äußeren Inseln, wo wir zuvor waren. Auf Java ist eben alles ein bisschen besser entwickelt. Auf Java liegt ja auch die Hauptstadt Jakarta. Unterwegs steigen immer neue Reisende ein. Die Großmutter, die zu ihren Verwandten fährt. Die Studentin, die zurück nach Jakarta will. Der Bauer, der seine Ananas und ein paar lebende Hühner zum nächsten Markt bringen will. Während der Fahrt plärrt meistens das Radio oder der Kassettenrekorder in voller Lautstärke. Wird an einer Tankstelle gehalten, kommen manchmal Jungen herein und bieten Eis, Bonbons oder Bananen an. Ziel der Busfahrt war Salatiga, ein kleines, ruhiges Städtchen. Hier unterhält die Entwicklungshilfeorganisation Brot für die Welt ein Projekt, bei dem es um Wasserhyazinthen geht. Sie bedecken einen nahegelegenen See, den Rawapening-See, und richten großen Schaden an. Mithilfe der Organisation Brot für die Welt wird hier untersucht, wie man die Wasserhyazinthenplage bekämpfen kann. Man will auch Ergebnisse herausfinden, die auf Seen in anderen Ländern übertragen werden können. Denn die Wasserhyazinthenplage kommt auch in anderen Ländern vor. Vom Sudan bis nach Indien, von Florida bis zu den Philippinen und nach Indonesien richten die Wasserhyazinthen Jahr für Jahr Schäden in Milliardenhöhe an. Der Rawapening-See, zu dem wir fuhren, ist besonders stark betroffen. Er liegt idyllisch, eingerahmt von 3000 Meter hohen Bergen, von denen einige Vulkane sind. Vor Beginn der Reise wusste ich nicht einmal, wie Wasserhyazinthen aussehen. Ich hatte mich erst mal in einem Lexikon informieren müssen. Wasserhyazinthe, lateinisch Eichhornia. Im tropischen und subtropischen Amerika heimische Gattung der Pontederacen-Gewächse mit 6 Arten. Die bekannteste Art tritt heute in den gesamten Tropen als lästiges Wasserunkraut auf. Neuerdings wird versucht, die enorme Vermehrungskraft der Wasserhyazinthe für Futterzwecke zu verwerten. Was aber im Einzelnen gegen die schädliche Wasserhyazinthe unternommen wird, das wollten wir vor Ort in Salatiga und am Ravapeningsee herausfinden. Aber zuerst mussten wir noch einige Schwierigkeiten überwinden. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir sind mit Dr. Göltenboot verabredet. Dr. Göltenboot ist seit 2 Wochen in Deutschland. Das verstehe ich nicht. Er hat uns doch geschrieben, dass er uns das Projekt mit den Wasserhyazinthen zeigen wollte. Ach ja, ich erinnere mich. Er hat vom Besuch aus Deutschland gesprochen. Frau Subroto? Ja? Wissen Sie etwas über den Besuch für Dr. Göltenboot? Ja, Dr. Göltenboot hat ein Telegramm bekommen. Er musste nach Hause fliegen. Aber Herr Salim, sein Assistent, erwartet Sie. Er hat alles vorbereitet. Sie können in seinem Haus übernachten. Ich zeige Ihnen den Weg. Herr Salim kann Ihnen alles genauso gut erklären wie Dr. Göltenboot. Die beiden arbeiten zusammen und sind seit Anfang an dabei. Es war schon dunkel um 6 Uhr abends. Wie überall nahe am Äquator sind Tag und Nacht etwa gleich lang, das ganze Jahr über. Herr Salim erwartete uns schon. Nach dem Abendessen bot er uns Maracuja-Saft an. Eine willkommene Erfrischung, da es spätabends noch fast genauso heiß und feucht ist wie am Tag. Etwas später holt er uns Bier aus dem Kühlschrank, was aber nur den Erfolg hatte, dass wir noch mehr schwitzten. Eigentlich ist die Wasserhyazinthe ja eine wunderhübsche Pflanze mit ihren violett-purpurnen Blüten. Bei Ihnen in Europa hält man sie sogar als Zierpflanze. Aber gerade ihre Schönheit wurde uns zum Verhängnis. Eigentlich kommt sie ja aus Südamerika. Die Frau des damaligen Gouverneurs hat sie mitgebracht. Ihr hatten die Blüten so gut gefallen. Tja, und jetzt werden wir sie nicht mehr los. Weil ihr hier die natürlichen Feinde fehlen. Sie kann sich ungehemmt ausbreiten. Aber was ist denn so schlimm an der Wasserhyazinthe? Sie vermehrt sich unheimlich schnell. Jedes halbe Jahr verdoppelt sich die Wasserfläche, die von ihr bedeckt ist. Und es dauert nicht lange, bis ein ganzer See völlig bedeckt ist mit diesen grünen Pflanzen. Und das ist eine Katastrophe, vor allem hier am Ravapeningsee. Wieso ausgerechnet hier? Wegen des Elektrizitätswerks. Es erzeugt immer weniger Strom, weil immer weniger Wasser in die Turbinen fließt. Aber das ist nicht das Schlimmste. Sie haben sicher auf der Fahrt hierher gesehen, dass überall Reis angebaut wird. Ja, überall die Reisfelder. Ja, Reis ist das wichtigste Nahrungsmittel für die Leute hier. Am Reis wird gemessen, ob einer genug zu essen hat oder ob er hungern muss. Reis ist auch das wichtigste Tauschmittel auf dem Markt. Und die Bauern haben nicht mehr genug. Viele Familien haben nur ein paar Tage im Jahr genug Reis zu essen. Aber man sieht doch überall auf Java die großen Reisfelder. Na, vergessen Sie nicht, dass Java voller Menschen ist, die alle essen wollen. Java ist so dicht besiedelt wie die Bundesrepublik Deutschland oder Holland. Und alle wollen essen. Inzwischen ist die Lage so schlimm, dass viele Menschen in dieser Gegend an der Hungergrenze leben. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was hat denn der Reis, was hat der Hunger mit den Wasserhyazinthen zu tun? Mehr als Sie denken. Reis braucht, das wissen Sie ja, viel, viel Wasser zum Gedeihen. Ja. So ein Reisfeld muss praktisch das ganze Jahr über bewässert werden. Darum sieht man hier auch überall die terrassenförmigen Felder. Der letzte Tropfen Wasser wird so ausgenutzt. Nun, und unser See hier, der Ravapeningsee, dient der Bewässerung. Jetzt aber, da die Wasserhyazinthen den See mehr und mehr überwuchern, fehlt das Wasser. Und wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist in ein paar Jahren kein See mehr da. Na, nun übertreiben Sie aber ein bisschen. Na, überhaupt nicht. Darum machen uns die Wasserhyazinthen ja so große Sorgen. Der See verschwindet. Langsam, aber sicher. Die Pflanzen sterben zwar ab, aber sie werden auf dem Wasser zusammengeschwemmt. Vögel kommen, bringen Pflanzensamen mit und langsam entstehen kleine Inselchen, die sich verfestigen. An manchen Stellen kann man sie schon betreten. Tja, der See verlandet langsam. Tja, Salim, das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen, was so eine Pflanze ausrichten kann. Und dabei ist das noch nicht einmal alles. Mehr noch als die Reisbauern müssen die Fischer am See leiden. Sie hätten einmal hören sollen, wie die vor ein paar Monaten geschimpft haben. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir auswandern. Aber wohin? In Jakarta landest du doch in den Slums. Lieber hierbleiben, als in Jakarta in einer Blechhütte oder an den Bahngleisen leben. Das ist doch kein Leben. Hier kenne ich wenigstens das Land. Hier bin ich geboren. Du hast gut reden. Du hast 3 große Netze und fängst noch genug Fische. Bei euch hungert keiner. Aber bei uns ist es zum Verzweifeln. Ich traue mich schon gar nicht mehr nach Hause, wenn ich keine Fische gefangen habe. Was soll ich denn tun? Meine Kinder und meine Frau müssen hungern. Der Reis reicht längst nicht mehr für uns alle. Vor 4 Jahren habe ich noch 4-mal so viel gefangen wie heute. Das ist aber allen Fischern hier am See gleich. Wir haben allerhöchstens den 10. Teil in den Netzen. Den 10. Teil von dem, was wir früher hatten. Bloß wegen der Wasserhyazinthen. Die bedecken bald den ganzen See und die Fische sterben weg. Wovon sollen die denn auch leben? Diese Pflanzen schlucken ja den ganzen Sauerstoff. Klar, dass die Fische im See krepieren. Ach, da kommt Manik. Ja. Du warst auch schon lange nicht mehr bei uns. Komm, setz dich her. Wir reden gerade über die schlechten Fänge. Vielleicht weißt du als Dorfältester, was wir tun sollen. Was soll ich sagen? Bei mir zu Hause ist es genauso wie bei euch. 1 oder 2 Mal in der Woche eine Handvoll Fische. Aber die anderen Tage, das ist schlimm. Tja. Übrigens, an der Satyavarkana-Universität, oben in Salatiga, da suchen sie nach etwas, womit man die Wasserhyazinthen beseitigen kann. Ja, ich habe auch davon gehört. Aber so ganz traue ich dem Wissenschaftler nicht. Und sie suchen ein paar Fischer, die mitmachen. Schwimmende Fischkäfige wollen sie in den See bringen. Schwimmende Fischkäfige? So ein Quatsch, Fisch im Käfig. Weißt du, vielleicht ist das gar nicht so dumm. Man könnte doch Fische züchten. Ja, ja, genau das haben die auch überlegt. Auf dem Bazar, dem Markt, hat neulich jemand auch sowas erzählt. Weißt du mehr darüber, Manik? Ja, sie wollen aus Bambus oder was weiß ich so eine Art Floß bauen und das fest verankern. Mhm. Groß ist das nicht. Und dann gibt es ein Netz nach unten in den See, so dass keine Fische reinkommen und keine raus können. Und wie kommen da Fische rein? Man setzt die Fische in den Netzen aus und wartet, bis sie sich vermehren. Sie kriegen ein besonderes Futter. Der Ertrag soll besser sein als bei unserer bisherigen Methode, im See Netze auszulegen und zu warten, bis sich so ein armer Fisch verirrt. Und die suchen jetzt Fischer, oder was? Ja. Naja, irgendwer muss diese Fischkäfige ja bauen und betreuen. Und wovon soll ich leben, bis die ersten Fische da herausgeholt werden können? Ich traue der Geschichte nicht ganz. Die Fischer haben noch lange diskutiert. Am nächsten Tag wieder und am übernächsten auch. Schließlich ließen sich einige überzeugen, den Versuch mit den schwimmenden Fischkäfigen mitzumachen. Es fiel ihnen umso leichter, als sie während der Anfangsphase zusätzliche Lebensmittel bekamen. Sie haben es jedenfalls nicht bedauern müssen, denn nach einiger Zeit waren die Erträge größer als das, was sie auf dem See fischen konnten. Den Fischern konnte mit einer solchen Fischzucht geholfen werden. Aber das Problem der Wasserhyazinthen war noch nicht gelöst. Doch auch da gibt es Ansätze. Am nächsten Tag sollten wir mehr erfahren. Herr Salim fuhr uns in einem Jeep, der der Universität gehörte, zum Ravapeningsee. Eigentlich wäre ein Geländewagen gar nicht nötig gewesen, denn die Straße war asphaltiert. Es war ein herrlicher Tag. Klarer, blauer Himmel mit weißen Schäfchenwolken. Im Hintergrund die Vulkane, links und rechts der Straße Reisterrassen. Man sah der Gegend gar nicht an, dass die Menschen hier so arm waren, dass sie an der Hungergrenze lebten. Auf der Fahrt kamen wir an einer Baustelle vorbei, an der jedoch keine Bauarbeiter zu sehen waren. Diese verlassene Baustelle hier, da sollte eine Indigo-Fabrik gebaut werden. Ein Verwandter der Schwester des Präsidenten hatte Geld investiert und alles ging ziemlich schnell, das ganze Genehmigungsverfahren. Aber zum Glück haben sie jetzt alles einmal gestoppt. Wir hatten energisch protestiert. Der ganze See wäre verschmutzt worden durch die Abwässer. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Und das ist der See mit den berühmten Wasserhyazinthen. Ja, das ist er. Und wir werden gleich hinausfahren. Ein Kollege hat ein kleines Boot vorbereitet. Das Boot lag am Ufer bereit. Wir stiegen ein und ruderten los. Nun werden Sie die Wasserhyazinthen aus der Nähe sehen. Ah, und das sind wohl die Fischkäfige? Ja, unsere schwimmenden Käfige. Am Anfang waren die Fischer misstrauisch, aber jetzt sind sie ganz froh. Und das grüne Feld da vorn. Wo? Ja, da. Das sind die Wasserhyazinthen. Was tut man nun dagegen? Wir wollten sie erst mit chemischen Mitteln vernichten. Aber das hätte die ganze Pflanzenwelt kaputt gemacht. Wir haben etwas viel Besseres. Die Leute ziehen die Wasserhyazinthen mit der Hand aus dem Wasser und bringen sie in Booten an Land. Und hier machen wir Kompost daraus. Kompost, also Dünger. Ganz einfach gesagt, man lässt die Pflanzen verrotten und benutzt sie dann als Dünger. Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der See wird von den schädlichen Wasserhyazinthen befreit und die Leute brauchen keinen Dünger zu kaufen. Den könnten sie sich ohnehin nicht leisten. Mit der Düngung steigen die Ernteerträge. Mehr Süßkartoffeln, Mais, Kaffee oder andere Feldfrüchte. Und wenn der See noch freier wird, brauchen sich die Bauern nicht mehr zu sorgen, dass ihre Reisfelder zu wenig bewässert werden. Diese 2,5 Tage in Salatiga sind schnell vergangen. Ich kann es noch kaum glauben, dass ich schon wieder auf dem Rückweg nach Jogjakarta bin. Nach Jogja, wie die Leute hier sagen. Da ist wirklich viel Neues auf mich eingestürmt. Vorher hatte ich nicht einmal im Traum daran gedacht, dass eine so kleine, wenn auch noch so schöne Pflanze wie die Wasserhyazinthe so viel Schaden anrichten kann. Die Leute sind unglaublich arm. 1 oder 2 Mark verdienen sie am Tag und haben oft nicht genug zu essen. Und es wird noch einige Jahre dauern, bis die Wasserhyazinthen so weit beseitigt sind, dass viel mehr Reis geerntet werden kann. Aber bis dahin ist die Bevölkerung weiter angewachsen. Man wird noch mehr Menschen ernähren müssen. Ein ewiger Teufelskreis.